Okay. Keine Schraube, dieses Ding zu sagen. Ich hab die Frage gestellt. Keine Schraube hält dieses Ding zusammen. Ich hab die Frage gestellt. Keine Schraube hält dieses Ding zusammen. Ich hab die Frage gestellt. Keine Schraube, guten Tag, hält dieses Ding zusammen. Ich hab die Frage gestellt. Keine Schraube, hält dieses Ding zusammen. Ich hab die Frage gestellt. Dieses Ding zu sagen. Ich hab die Frage.